fangen wir an. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Veranstaltung, zu einem, wie die Teilnahme zeigt, doch interessierenden Thema. Sozialismus und Warenproduktion, gehören sie zusammen oder sind sie unversöhnlich miteinander? Man kann ja das unterschiedlich interpretieren, das Interesse am Thema oder das Interesse an den Personen, die heute zu diesem Thema sprechen und sich auch wahrscheinlich etwas streiten werden oder vielleicht am besten als Interesse an beiden, sowohl als auch. Das Thema Warenproduktion, Markt, Sozialismus ist ja nicht neu, hat eine lange Geschichte, die zurückgeht, ja, man kann sagen, in der ganzen Entwicklung der modernen Arbeiterbewegung hat diese Problematik eine Rolle gespielt, in den Darlegungen von Marx und Engels über den Sozialismus, über den unmittelbaren Austausch entsprechend der aufgewandten Arbeit. Es spielte besonders eine Rolle nach der Oktoberrevolution in Entscheidung, welche Entwicklungswege werden gegangen, der neuen ökonomischen Politik. In der gesamten Zeit der Existenz und Entwicklung des Real- oder Staatssozialismus, insbesondere in der Zeit der neuen ökonomischen Politik und anderer Reformversuche in anderen Ländern. Und, so kann man sagen, sie spielt eine wesentliche Rolle, wenn über die Lehren, Erfahrungen des gescheiterten Realsozialismus gesprochen wird. Welche Rolle hat dabei die Warenproduktion, der Markt gespielt? Sind sie Ursache dafür, eine Ursache dafür, dass der Sozialismus untergegangen ist? Oder liegt es umgekehrt darin, dass sie unzureichend genutzt wurden? Diese Auseinandersetzung geht weiter bis heute in der Diskussion über die Entwicklung, die widersprüchliche Entwicklung in China. Welche Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Konzept einer sozialistischen Marktproduktion? Das sind Fragen, die, glaube ich, noch lange diskutiert werden. Wir wollen versuchen, heute einige Argumente dazu auszutauschen. Wir werden bestimmt heute nicht den Abschluss der Diskussion, Auseinandersetzung dazu feststellen können, sondern es werden weiter unterschiedliche Auffassungen bestehen. Ich begrüße hierzu zu der Diskussion Herrn Professor Robert Kurz. Kein Professor, freier Publizist. Freier Publizist. Aber es steht gar nicht unbedingt im Widerspruch zueinander. Der vielen bekannt ist in der Diskussion im Neuen Deutschland, der Kolumne wöchentlich, also vierwöchentlich, abwechselnd mit drei anderen, davon sind zwei anwesend, einmal Professor Harry Nick als Teilnehmer, auch kritischer, im Ruhestand befindlicher, polemischer Publizist, und Professor Christa Luft, ja, könnte man ähnlich charakterisieren, die heute als Interessentin und Teilnehmer an unserer Veranstaltung hier ist. Es ist sehr interessant, wenn man sich die Beiträge, einige von Ihnen werden Sie erkennen, der Kolumne ansieht. So ist mir zumindest jetzt, also ich sage, jetzt sind die beiden hier aufgefallen, dass, obgleich sie einander kennen und doch recht unterschiedliche Auffassungen vertreten, wenig untereinander oder kaum zu sehen ist, dass sie aufeinander, miteinander polemisieren oder sich mit bestimmten Auffassungen auseinandersetzen. In dem Sinne kann man sagen, haben wir heute eine Premiere, dass sie nicht nur die Möglichkeit haben, sondern eigentlich gezwungen sind, auch nicht ihre eigenen Konzepte nur zu entwickeln, sondern sich auch mit den anderen auseinanderzusetzen, in einer, sagen wir, für die Linke, nicht immer, aber doch so in der hellen Pranke üblichen und ich hoffe zunehmend charakteristischen, kulturellen, kulturvollen Art und Weise die Diskussion über diese widersprüchliche Problematik führen. Also der freie, politisch engagierte Publizist Robert Kurz Herausgeber der Zeitschrift Exit und von Haus aus Philosoph, aber zunehmend eben als Politikwissenschaftler, als Ökonom, sozial engagierter Wissenschaftler tätig und Publizist Goxdam. Professor Harry Nick, auch hier durch mehrere Veranstaltungen bekannt, der auch mit vielen anderen Publikationen teilnimmt an unseren Diskussionen. Und ja, ich glaube, wir sind alle gespannt auf unsere heutige Veranstaltung. Wir haben vereinbart, dass aufgrund von Interesse der Gruppe Exit wir um Robert Kurs die Veranstaltung heute aufzunehmen, dass Sie die Möglichkeit erhalten, das zu dokumentieren. Ich nehme an, dass es dazu keinen Widerspruch gibt. Wenn jemand dann in der Diskussion spricht und der Meinung ist, ich weiß nicht, ob ihr das aufnehmen wollt, er möchte nicht, dass das festgehalten wird, so kann er das natürlich sagen, dann wird das entsprechend unterbrochen. So, bitteschön, Robert Kurz. Ja, schönen guten Abend, danke für die Einladung. Zu der ganzen Kolumnengeschichte muss ich vielleicht erstmal sagen, da geht es natürlich, das ist eine Tageszeitung, da geht es um die laufenden Ereignisse und um sozusagen ja, analytische Zugriffe in einem sehr kleinen Format. Das heißt, da geht es selten, kann es da um Grundsätzliches gehen, weil da müsste man ein bisschen weiter ausholen. Und es ist vielleicht auch sozusagen für das Format einer Tageszeitung also selten geeignet. Ja, also Ausgangspunkt, denke ich, auch für, dass überhaupt ein Interesse besteht. Man könnte ja sagen, 20 Jahre nach dem Untergang des Realsozialismus, ja, es lockt doch die Frage, Sozialismus und Warenproduktion, kein Hund mehr hinterm Ofen hervor. Aber die Verhältnisse sind eben nicht so. Es hat sich ja gezeigt, da fühle ich mich jetzt zum Beispiel auch bestätigt, weil ich schon seit langem als Krisen- und Zusammenbruchstheoretiker verschrien bin, dass also der Kapitalismus offensichtlich doch nicht so schön funktioniert, wie man sich das gedacht hat, dass hier Grenzen erreicht werden, dass jetzt eine neue Qualität von Krisenentwicklung zu beobachten ist seit letzten Herbst und dass vielleicht, also ich könnte da sehr viel dazu sagen, das ist aber nicht Thema heute Abend, diese ganzen Entwarnungsdiskurse ziemlich blauäugig sind und auch offensichtlich keinen analytischen Grund haben. Also, dass man hier sozusagen ein bisschen Pfeifen im Wald vernimmt von den offiziellen Eliten. Ich denke, das wird noch sehr hart werden und in den kommenden Monaten und Jahren. Und da stellt sich dann umso mehr eben die Frage, ja, das Sozialismusproblem ist eben nicht erledigt. Und das Problem, was unter Sozialismus ja immer verstanden worden ist, war natürlich auch das der gesellschaftlichen Planung. Eine Planwirtschaft, so für die Marktradikalen das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, aber eben sozusagen der Anspruch, dass die Gesellschaft ihre Ressourcen über eine gemeinsame Verständigung sinnvoll plant und damit eben auch planmäßig einsetzt und nicht in der blinden Dynamik von Marktprozessen und Konkurrenzverhältnissen. Und in der sozialwissenschaftlichen Theorie wird dieses Grundproblem behandelt unter dem Begriff der gesellschaftlichen Synthesis. Also das ist das, worum es für mich geht bei dem Thema gesellschaftliche Synthesis. Wie wird der ungeheure Verkettungszusammenhang von Gesellschaftlichkeit, der ja ungeheure Aggregate inzwischen in der Modernisierungsgeschichte entwickelt hat, Infrastrukturen, ungeheure Funktionsteilungszusammenhänge, global, weltweit, Wissenschaft, Kultur und so weiter, also ein riesiges Agglomerat von Produktion und Reproduktion, und das muss in irgendeiner Weise ja sinnvoll geregelt werden. Und die Regelung, das wäre eben diese gesellschaftliche Synthese, wie kommt das zusammen? Und da stellt sich für mich jetzt eigentlich weniger die Grundfrage Warenform und Sozialismus, sondern eher die Frage, ist eigentlich Warenform was anderes als Kapitalismus? Also ist sozusagen, kann man das auseinanderdividieren, dieses Verhältnis Warenproduktion und Kapitalismus, sind es zwei Paar Stiefel oder ist es eigentlich identisch? Und dann hieße es natürlich, dass Sozialismus und Warenproduktion vollkommen unvereinbar sind. Und die Auffassung vertrete ich seit ungefähr 30 Jahren schon. Das heißt, es läuft unter dem Label Wertkritik oder gelegentlich auch radikale Wertkritik. Das heißt, Kritik der Basiskategorien des modernen Kapitalismus alias modernen warenproduzierenden Systems sind alle bei Marx zu finden. Abstrakte Arbeit, Wertform, Warenform, Geldform, Kapitalform, von Marx bezeichnet als eben die Verwertung des Werts, die Rückkopplung des Werts auf sich selbst, oder Ausdruck, der von vielen Marxisten auch nicht so gern gehört wird, das automatische Subjekt der Gesellschaft, das also diese Wertverwertung darstellt, und dann natürlich der moderne Staat als die zusammenfassende politische Instanz dieser ganzen, laut Marx, verrückten, im Grunde irrationalen Veranstaltung. Und ich denke, diese Kategorienreihe, die ich da jetzt genannt habe, die bildet einen inneren Zusammenhang kapitalistischer Reproduktion, die kann man nicht auseinander dividieren. Und ja, jetzt ist es natürlich so, dass der ganze Strang der marxistischen Debatte schon seit ja, gut 100 Jahren eigentlich das so nicht vertritt. Und es heißt öfter, in mancher Hinsicht, auf die einzelnen Punkte kann ich da jetzt gar nicht eingehen, diese Wertkritik, naja, das sei irgendwie unvereinbar mit der marxischen Theorie oder sowas wie Postmarxismus, irgendwie was höchst Esoterisches. Da muss ich sagen, in mancher Hinsicht gibt es da Probleme, was Weiterentwicklung und Transformation der marxischen Theorie angeht. Aber in dem Punkt, hinsichtlich der Grundbestimmung des Sozialismus als praktische Überwindung von Warenproduktion als solcher, da ist das eigentlich orthodoxester Marxismus. Das ist orthodoxe Position, das ist Marx, original, O-Ton. Also es gibt eigentlich keinen Zweifel, die Überwindung des Werts und damit der Warenform nicht erst als letzte Stufe des Kommunismus, sondern bereits als erster Schritt des Sozialismus, das ist bei Marx zu finden. In der Kritik des Gothaer Programms, in anderer Weise wieder bei Engels, in Anti-Bühring und ironischerweise, das wissen die wenigsten noch, sogar im Erfurter Programm der SPD. Da steht das drin, wenn man es heute so liest, vollkommen esoterisch, steht auch sehr abstraktlos da, ist etwas, was sozusagen ein Zugeständnis an eine Theorie war, mit der man noch in Wirklichkeit noch nicht so viel anfangen konnte, also im Grunde völlig unausgeführt, bloß als abstraktes Postulat, aber immerhin. Jetzt ist die Frage, warum ist von dieser Programmatik, von dieser theoretischen Bestimmung und Programmatik, die bei Marx ganz eindeutig da ist, warum ist da die marxistische Theoriebildung und Debatte so abgegangen? Und ich denke, also sowohl im Westen, in der Sozialdemokratie und in den verschiedenen kommunistischen Strömungen, als auch dann natürlich ganz dezidiert in der Konstitution und Entwicklung des sogenannten Realsozialismus. Und ich denke, ich kann das jetzt nur sehr kursorisch machen, wegen der Knappheit der Zeit, das hat sehr viel zu tun mit einer Bedingtheit, einer historischen Bedingtheit. Also einmal einer Bedingtheit, die darin besteht, dass der Kapitalismus dieser Zeit, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, noch eine unausgeschöpfte Entwicklungsfähigkeit hatte, die dann auch von Arbeiterbewegungen und sozialistischen Strömungen von links sozusagen besetzt worden ist, also sozusagen der linke Flügel der kapitalistischen Entwicklung. Und man könnte sagen, hier für mich zwei Stichworte, zwei zentrale: Kampf um Anerkennung und nachholende Modernisierung. Kampf um Anerkennung heißt schlicht und einfach, dass die historische Arbeiterbewegung eigentlich überhaupt nicht auf das hinaus wollte, was der Marx eher ziemlich polemisch hingefahren hat. Kein Kampf für einen gerechten Lohn, für ein gerechtes Tagewerk, sondern nieder mit der Lohnarbeit. Und das war nicht der Impetus der Arbeiterbewegung, wie sich historisch herausgestellt hat, sondern da ging es im Gegenteil um den Kampf um Anerkennung als bürgerliches Subjekt, würde ich sagen. Also als Subjekt innerhalb dieser kapitalistischen Kategorien. Nicht? Also die waren eben noch nicht in ihren, all ihren Bezügen, gerade im politischen, juristischen und so weiter, voll ausentwickelt im 19. Jahrhundert. Das heißt, es ging um eben allgemeines und gleiches Wahlrecht, Streikrecht, Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, überhaupt die Anerkennung als eben dieses Staatsbürger- und Rechtssubjekt. Auf dem Boden der Lohnarbeit und auch damit auch auf dem Boden dieser Kategorien von abstrakter Arbeit, Wert, Geld, Verwertung, automatisches Subjekt und Staat. Und nachholende Modernisierung war das dann insofern, als der Kapitalismus das ja wirklich brauchte für seine weitere Entwicklung, eben hier nicht eine exterritoriale Masse von Leuten zu haben, die gar nicht als kapitalistische Subjekte anerkannt sind, sondern ganz im Gegenteil, für die weitergehende Dynamik diese Anerkennung als eben dieses Subjekt der abstrakten Arbeit, sag's mal so zugespitzt, was dann natürlich hieß, so anerkannt zu werden, im Gegenzug auch eine historische Falle, nämlich gleichzeitig damit selber anerkennen zu müssen, die Systemgesetze des automatischen Subjekts der abstrakten Arbeit, die Formen, die gesellschaftlichen Formen dieses kapitalistischen Systems, auf die man dann damit auch vergattert war. Also sozusagen Anerkennung als Subjekt in diesem, auf diesem Boden, damit aber Vergatterung und Selbstvergatterung auf die Verpflichtung zu, in diesen Formen, in diesen gesellschaftlichen Formen, sich nur noch zu bewegen. Und zugespitzt nachholende Modernisierung, die unterentwickelten Regionen des Weltmarkts, kapitalistisch wohlgemerkt unterentwickelt, für die war das ein großes Problem im 20. Jahrhundert, eben in den Weltmarkt als eigenständige, eben nationalökonomische Subjekte hineinzukommen, nicht den Hinterhof darzustellen und die abgehängten, abhängigen Gebiete. Und da, denke ich, sind diese Revolutionen, die ja ganz konträr zur marxischen Auffassung, zur marxischen Theorie waren, für ihn war ja Herausbildung des Sozialismus, sozialistische Revolution sozusagen das Ergebnis eines zu Ende entwickelten, eines ausentwickelten Kapitalismus, einer Krisenreife in den entwickelsten kapitalistischen Ländern. Und das war ja genau das Gegenteil. Also sozusagen der Aufstand der Peripherie des Weltmarkts gegen die Zentren, als im Sinne eben auch einer Anerkennung als gleichberechtigte Subjekte am Weltmarkt. Klingt jetzt, hatte ja auch einen emanzipatorischen Gehalt, aber halt in dem Rahmen, genau wie bei der Arbeiterbewegung. Und das ist natürlich jetzt so erstmal furchtbar ernüchternd, aber wir schreiben ja 2009, nicht? Also das ist halt vorbei. Und auch da, denke ich, war es eine historische Falle, denn Kampf um Anerkennung und nachholende Modernisierung, einschließlich der Implementierung erst, der Einführung im großen Maßstab der gesellschaftlichen Grundkategorien des Kapitals, abstrakte Arbeit, Warenform, flächendeckendes System von Warenproduktion, staatlich geplant. Das war eben sozusagen auch hier in gewisser Weise diese Falle, nämlich eigenständig sich entwickeln, auf dem Boden dieser Formen eigenständig am Weltmarkt teilnehmen, heißt dann eben auch anerkannt sein dann als nationalökonomisches Subjekt, heißt im Gegenzug, man ist von den Gesetzen der Weltmarktentwicklung abhängig. Man ist dann sozusagen auch wieder vergattert auf das Funktionssystem des Weltmarkts. Ja, und der Wahn in dieser ganzen Epoche, also im Grunde im 20. Jahrhundert, vom späten 19. Jahrhundert ab, sozusagen der Grundzug von Sozialismusverständnis, nicht Überwindung oder ich sag mal schlicht Abschaffung der kapitalistischen Kategorien, der Formkategorien, sondern ihre Verstaatlichung. Ich kann es jetzt nicht weiter ausführen, wie gesagt, es ist knapp der Raum, aber ich würde das eher für Lassalle als für Marx halten. Lassalle war bekanntlich der große Staatsideologe, der sozusagen den Staat als die, mit Hegel, als die zivilisatorische Instanz der Moderne gesehen hat, während bei Marx das ja ganz und gar nicht so ist. Kann man übrigens auch in der Kritik des Gotha-Programms noch nachlesen. Also nicht Abschaffung, sondern Verstaatlichung dieser Kategorien. Stichwort dafür historisch Primat der Politik. Diese kapitalistischen Kategorien sollten dadurch gebändigt werden, dass sie an die Kandare der Politik und damit natürlich der Staatsmacht, des zur Staatsmacht gewordenen Proletariats bzw. der Arbeitspartei eben werden. Und die, jetzt sage ich schon, Illusion einer sozusagen bewussten Steuerung dieser Systemgesetze, dieses warenproduzierenden Systems oder dieses automatischen Subjekts bei Marx durch den Staat. Im Westen war das eigentlich so, dass dann schon nach dem Ersten Weltkrieg, also die Sozialdemokratie, das ganze Problem selbst in dieser Form, in dieser radikalen Verstaatlichungsform, eigentlich preisgegeben hat. Es ging eigentlich nur noch um einen sogenannten, um einen etatistischen, organisierten Kapitalismus, das ist das Stichwort von Hilferding, in den 20er Jahren entwickelt, eigentlich schon in seinem Buch über das Finanzkapital, als eine Art, könnte man sagen, Sozialismusersatz. Und im Realsozialismus hat Stalin schon in den 30er Jahren darauf aufmerksam gemacht, also eine Art Relativierung des Primats der Politik. Es gäbe Gesetzmäßigkeiten, gesellschaftliche, historische, aber auch überhistorische Gesetzmäßigkeiten, die man nicht so einfach an die Kandare nehmen könne. Die also sozusagen unabhängig vom Willen der Menschen bestehen. Das ist halt, würde ich sagen, eine positivistische Auffassung, die quasi naturwissenschaftliche Herangehensweise an Gesellschaft impliziert. Und das, was bei Marx der Skandal und die radikale Kritik eigentlich ist, dass die Gesellschaft nach blinden Gesetzmäßigkeiten sich reproduziert, dass sie, wie Marx sagt, sie ihren eigenen Zusammenhang, ihre eigene Reproduktion nicht bemeistert, ja, das wurde hier sozusagen positiv als quasi wirkliche Naturgesetzlichkeit genommen, wohin da eigentlich für mich eben stand, nichts anderes als die Systemgesetze der kapitalistischen Warenproduktion, die jetzt eben verstaatlicht war, aber sich da eben neue Widersprüche schon sehr frühzeitig bemerkbar gemacht haben. Das war dann eigentlich der Auftakt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine Serie von Reformen in verschiedenen realsozialistischen Ländern, auch in der Sowjetunion, auch in der DDR, als, so würde ich es von heute aus sagen, Zugeständnis an die autonomen Systemgesetze, Leistungsanreize qua Konkurrenz, größere Selbstständigkeit der Betriebe gegenüber der staatlichen Planungsinstanz, größere Spielräume der Preisbildung durch den Markt, sind nur einige Stichworte. Nun gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Westen als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, das darf man ja nicht vergessen, nicht? Da hatte ja die Sowjetunion hohe Wachstumsraten unter dieser Staatsplanung, während der große Weltkapitalismus der Zentren ja wirklich am Boden lag. Nicht? Das war ja der große Crash der 30er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Da gab es dann als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise das Aufkommen des sogenannten Keynesianismus. Also, benannt nach dem berühmten Ökonomen John Maynard Keynes, ich würde sagen, eine schwache Form der staatlichen Intervention und Steuerung, um es mal in heutigen Stichworten auszudrücken, schon eine Art theoretisches und wirtschaftspolitisches Rettungspaket. Was anderes sollte eigentlich die keynesianische Doktrin sein? Ich würde auch sagen, ideologisches Rettungspaket für den Kapitalismus. Das hat also nicht den Anspruch dieser sozialistischen Staatsplanung, die in Realsozialismus in diesem Kontext Nachholen der Modernisierung erhoben, sondern es hat von vornherein Akzeptanz grundsätzliche der Systemgesetze, des freien Unternehmertums vor allem, der Allokation der Ressourcen durch die Marktkonkurrenz, das war da sowieso vollkommen klar. Es ging also nur um sehr moderate staatliche Interventionen, Eingriffe, Steuerungsmodelle wurden verschiedene gehandelt, aber eben nur als sozusagen Rettungsprogramm für den Fall der Krise und eben so eine grundsätzliche Akzeptanz der Systemgesetze. Das war dann für die Sozialdemokratie endgültig ratifiziert, im berühmten Godesberger Programm, endgültig Marx durch Keynes ersetzt, so wie in methodologischer Hinsicht Marx durch Popper ersetzt worden ist, also positivistische Denke. Und in dieser Zeit gab es dann, da hat der Realsozialismus ja noch existiert, die sogenannten Konvergenztheorien. Das hieß Annäherung der Systeme. Das wurde als die gemeinsame Basis des Weltmarkts und bei alles Teilnehmer am Weltmarkt, beide Systeme, und die gemeinsame Basis der, ich sage, kapitalistischen Grundkategorien, abstrakte Arbeit, Wert und so weiter, das wurde gar nicht gesehen. Insofern auch gar nicht als verschiedene Variationen von Kapitalismus, nachholendem Modernisierungsstaatskapitalismus und einerseits eben dem westlichen Konkurrenzkapitalismus der alten Zentren andererseits, sondern man hat es eben als Systemgegensatz gesehen, nicht nur in den beiden Lagern, sondern auch in der Wirtschaftswissenschaft. Und da hieß es dann in diesen Konvergenztheorien, naja, es muss eine Annäherung geben, der Realsozialismus soll sich halt an eine gewisse Autonomie von Markt- und Unternehmenskalkül annähern und umgekehrt der westliche Kapitalismus ein bisschen mehr an staatliche Regulationsmechanismen, und es ist doch auch beides schon zu beobachten, und irgendwann wird es dann Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das Resultat war aber schließlich bekanntlich ein ganz anderes. Ich springe jetzt gleich zum Realsozialismus, nämlich dessen Untergang. Ich würde sagen, zugespitzt dessen Scheitern am Weltmarkt, in dem er ja immer drin war. Das war ja sogar der Impetus, eigenständige Teilnahme am Weltmarkt. Stichwort die Worte dieses Scheiterns, Terms of Trade, Devisenproblem etc. Darauf kann ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Die entscheidende Frage wäre aber für mich schon damals gewesen, das heißt vor 20 Jahren, ja, ist dann jetzt der Weltmarkt und damit die kapitalistische Form der Gesellschaft, der Weltgesellschaft, das Kriterium, an dem man sich jetzt messen muss? Oder zeigt dieses Scheitern nicht vielmehr, dass man genau umgekehrt diese Weltmarktvergesellschaftung als, eine zu überwindende Bedingtheit sehen muss? Dass man, dass die ganze Planungsfrage eben gescheitert ist, nicht nur an ihren inneren Widersprüchen, sondern eben auch an dieser Orientierung und auch zwangsmäßigen Einbindung in den Weltmarkt. Ja, diese Schlussfolgerung aber, wie ich sie jetzt nahelegen möchte, die wurde natürlich da überhaupt nicht gezogen, ganz im Gegenteil. Wenn man insgesamt diesen Systemzusammenhang im Osten nimmt, dann muss man sagen, dass ein Teil der realsozialistischen Eliten mit fliegenden Fahnen zum radikalen Markt, zum Marktradikalismus wirklich übergegangen ist. Nicht einschließlich des sich unter Nagelreißens Betriebe. Russland ist halt so ein Extremfall, kann man sich genau anschauen. Teils eben zur Version der keynesianischen Doktrin. Und letzteres, denke ich, stand bei den kommunistischen Parteien und Strömungen und so weiter im Westen als kurzschlüssige Verarbeitung des Desasters erst recht auch im Mittelpunkt. Also ich würde sagen, eben die Kapitulation vor dem Weltmarkt und vor den Systemgesetzen dieses Zusammenhangs von abstrakter Arbeit, Warenproduktion und Verwertung des Werts. Und das zieht sich eigentlich bis heute hin. Das ist natürlich sehr differenziert, gebe ich durchaus zu. Und da muss man dann genauer anschauen, welche Differenzierungen hier stattfinden, aber in den Grundzügen eben diese Kapitulation. Jetzt ist aber eine Ironie der Geschichte, dass eigentlich schon 10 Jahre vor dem Zusammenbruch des Realsozialismus der Keynesianismus im Westen zusammengebrochen ist. Also das, worauf man sich jetzt sozusagen in Bruchstücken und Versatzstücken bezieht und beruft, das war eigentlich im Westen erledigt. Nicht einfach aus Jux und Tollerei oder weil die Neoliberalen ihren Putsch gemacht haben in den Institutionen, sondern weil die keynesianische Regulation bereits in eine Krise geraten war. Krisenerscheinungen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Stichwort übrigens auch Inflation, die inflationäre Tendenz bis hin zu Hyperinflationen in der Peripherie. Aus diesen Krisenerscheinungen war ja diese neoliberale Wende längst vor dem Untergang des Realsozialismus gekommen und das Umschalten, der Übergang zu dem, was dann später als Finanzblasenökonomie bezeichnet worden ist, wo das Krisenproblem eigentlich nur verschoben wurde. So, jetzt sind wir 20 Jahre später, nach dem Ende des Realsozialismus, in der Krise dieser globalen Finanzblasenökonomie. Und das war eben auch nicht einfach nur sozusagen ein, wie heißt es so schön, Exzess im Finanzhimmel. Ne? Hat nichts mit der wunderbaren, schönen, normalen, wirklich stofflichen, industriellen Warenproduktion zu tun. So hört man es. Ne? Das Gegenteil ist aber wahr, denke ich. Also es gibt diese Verschränkung von Kreditüberbau und realer Warenproduktion. Und hier hat sich im Laufe der kapitalistischen Entwicklung und eben gerade seit diesen Krisenerscheinungen am Ende des Wirtschaftswunders dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, gerade eine Schere geöffnet, dass also diese Expansion des Kredits im Grunde die schon längst kapitalistisch marode reale industrielle Warenproduktion getragen hat, sozusagen alimentieren musste. Also das war die, wie nennt man das so schön, künstliche Ernährung, ne? Diese Defizit-Weltkonjunkturen der 90er und Jahre und eben Anfang des neuen Jahrhunderts. Jetzt, wo das in die Krise kommt, und zwar heftig in die Krise, blamiert sich eigentlich das linke oder das sozialistische Ankommen im Kapitalismus. So hieß es, glaube ich, damals. Ne? Jetzt kommen wir an, wir müssen doch ankommen, wir können doch nicht irgendwelche radikalen Ideen. Ja, und jetzt hat sich aber im Westen selber die neoliberale Wende blamiert, die neue Weltwirtschaftskrise zeigt, dass eben das Ende des Realsozialismus nicht einfach die Korrektur eines spezifischen Irrtums der Staatsplanung war, sondern sozusagen der erste Akt einer allgemeinen Weltmarktkrise. So, jetzt steht also in der Situation eigentlich das Grundproblem, das Ungelöste, das nicht in 20 Jahren kaum mehr diskutierte, nämlich die Frage der gesellschaftlichen Planung, des Verhältnisses von Sozialismus und Warenproduktion eben wieder auf der Tagesordnung. Und ich würde sagen, es ist eine Blamage gleichzeitig auch der Linken, die im Grunde mit leeren Händen dasteht. Jetzt wo aber es wirklich langsam zum Treffen kommt. Ja, und was ich also sehe, ist eben wie gesagt eine Nostalgie des Keynesianismus, bestenfalls, also selber ein ideologisches Rettungspaket, umgedeutet zu vagen emanzipatorischen Perspektiven, während die Prosperitätsbedingungen dafür, also die Grundlagen einer gelingenden Verwertung, kapitalistischen Verwertung, gar nicht mehr da sind. Und da kommt jetzt eben die Ideologie einer sozialistischen Marktwirtschaft. Da haben wir jetzt eben genau dieses Auseinanderdividieren von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das sollen zwei Paar Stiefel sein. Es gibt also eine historische Analogie, man sagt ganz einfach, das ist übrigens schon lang, das schon seit den 60er, 70er Jahren kenne ich das, Warenproduktion und Markt hat es ja irgendwie schon vor dem Kapitalismus gegeben, also ist das ja auch nach dem Kapitalismus möglich. Der französische Historiker Fernand Braudel sieht zum Beispiel eine vorkapitalistische Marktwirtschaft im Mittelmeerraum des Renaissance-Zeitalters. Darauf beruft sich etwa gelegentlich der linke Ökonom Elmar Altvater. Und ja, wie ist das denn? Gab es das überhaupt? Also kann man von einer Marktwirtschaft oder einem marktwirtschaftlichen System vor dem Kapitalismus sprechen? Ich würde sagen, das, worauf der Brodel da verweist, das ist nicht eine vorkapitalistische Marktwirtschaft, sondern das sind frühmoderne Protoformen der historischen Konstitution des Kapitalismus. Das hat ja eine lange Vorgeschichte und Anlaufgeschichte, und diese Protoformen kapitalistischer Verwertung des Werts, das lässt sich da, denke ich, ziemlich genau zeigen. Also nicht schematisch zu trennen von der kapitalistischen Konstitution, als hätte es ein Marktsystem vor dem Kapitalismus gegeben. Die entscheidende Differenz zu den wirklichen vormodernen Formen von Warenproduktion, Geld und Markt, die ist von Marx eigentlich ziemlich klar benannt worden, in den Grundrissen etwa. Er sagt da, da waren diese Formen Ware, Geld, eigentlich bloße Nischenformen, eine bloße Nischenform in einer weitgehend überhaupt nicht warenförmig geregelten naturalen Reproduktion. In ganz anderen Formen, das war auch sehr differenziert, kann ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen, aber weder über Warenform noch über Geld und Markt, sondern eben in persönlichen, aber auch anderen wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnissen in naturalen stofflichen Formen. Das heißt, es gab überhaupt kein, vor dem, der Konstitution des Kapitalismus, kein System warenförmiger Vergesellschaftung, also nicht als flächendeckender Zusammenhang. Ware, Geld und Markt waren nicht nur ganz marginal, sondern auch was völlig anderes als in der Moderne, nämlich eingebunden in persönliche Verpflichtungsverhältnisse. Es gab überhaupt noch nicht die Basis der abstrakten Arbeit, wie Marx das dann bezeichnet hat, von Hegel übrigens übernommen, aber eben ganz anders gewendet. Und es gab vor allem überhaupt keine Marktkonkurrenz. Es gab einerseits bloße Überschussproduktion, wo man es vorher gar nicht gewusst hat. Wenn man über das, was man zum Leben braucht, die Überschüsse produziert hat, hat man das vielleicht verkauft. Dann Fernhandel spezieller Güter, schon seit der Steinzeit, nicht? Also Bernstein, Erze für Waffen und Seide und dergleichen. Und dann handwerkliche Auftragsproduktion, zu erheblichen Teilen viel mehr, als das man sich heute vorstellt, überhaupt nicht für einen Markt, sondern nur nach Auftrag. Da geht man hin zum Handwerker, sagt, ich will das und das, und dann hat er das produziert. Aber nicht für einen anonymen Markt. Also das waren jetzt bloß ein paar Beispiele, um darauf hinzuweisen, dass das was völlig anderes war. Und ein Zurück zu solchen Verhältnissen ist natürlich überhaupt nicht möglich, wäre völlig anachronistisch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Erst der Kapitalismus hat schrittweise die Warenproduktion verallgemeinert und zum System entwickelt, eben indem er den Wert rückgekoppelt hat auf sich selbst, als Verwertung des Werts, wie Marx das sagt, oder automatisches Subjekt der Gesellschaft. Und die Bedingung der Möglichkeit, jetzt kommt der wirklich entscheidende Punkt, das war die Verwandlung der menschlichen Arbeitskraft selber in eine Ware. Erst dadurch, durch die Warenform der Arbeitskraft selber, war die Totalisierung der Warenform für alle Güter als gesellschaftliche Reproduktion und das Entstehen der abstrakten Arbeit möglich. Das heißt, so gesehen wäre eine sozialistische Marktwirtschaft eine Contradictio in adjecto. Der Markt als gesellschaftliches System, als eben gesellschaftliche Synthesis, kann eigentlich nur die Realisierungssphäre des Mehrwerts sein und auf dem wahren Charakter der Arbeitskraft beruhen. Und das schließt natürlich auch die innere Krisenpotenz dieser Produktionsweise ein. Ja, jetzt muss ich einiges auslassen. War mir schon klar, dass ich da nicht ganz hinkommen werde wahrscheinlich. Aber jetzt will ich doch zum entscheidenden Problem kommen, Was jetzt die Frage, wie soll das in Zukunft, kann man sich das vorstellen oder welche Programmatik kann man hier entwickeln? Da, denke ich, ist der entscheidende Punkt, dass die gesellschaftliche Basis dieser kapitalistischen Formkategorien, sowohl von Staat als auch Warenform und Markt, Kapital als Rückkopplung der Warenform auf sich selbst, das ist laut Marx die abstrakte Arbeit. Die wurde aber im Realsozialismus nicht wie bei Marx negativ verstanden, sondern positiv, als sozusagen technokratische Rechnungseinheit. Eine wirklich naturale gesamtgesellschaftliche Ressourcenplanung kann aber gar nicht auf abstrakter Arbeit basieren, was dann den gesamten Rattenschwanz dieser kapitalistischen Formkategorien nach sich ziehen würde wieder, sondern stattdessen ging es um die marxische Verwaltung der Sachen. Das war ja das marxische Programm. Nicht? Verwaltung der Sachen durch die in neuen Formen assoziierten Individuen. Denn die abstrakte Verausgabung menschlicher Energie, laut Marx ja nicht die Basis des Sozialismus, sondern die Substanz des Kapitals, die abstrakte Verausgabung, die Reduktion im gesellschaftlichen Geltungsverhältnis auf Nerv, Muskel, Gehirn, das ist keine Sache, die emanzipatorisch verwaltet werden könnte, sondern das ist die Unterwerfung der Menschen unter dieses System der abstrakten Arbeit. Ja, und jetzt komme ich dann zum Schluss. Also kann man sagen, na, Esoteriker, Spinner, Zusammenbruchstheoretiker, und da komme ich jetzt aber zu dem letzten Punkt, nämlich es ist keine Utopie, was ich da sage, keine Kopfgeburt oder Hirnwichserei sozusagen, sondern wir sind ja inzwischen an einem Punkt angelangt, wo der Kapitalismus selber durch seine blinde Dynamik diese abstrakte Arbeit obsolet gemacht hat. Also die globale strukturelle Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, ja übrigens noch statistisch völlig runtergespielt und gar nicht in ihren wahren Ausmaßen benannt, die erscheint auf der anderen Seite als wachsender Rückgang der Arbeitskosten in den betriebswirtschaftlichen Bilanzen. Also nicht mehr eine nur relative, sondern eine absolute Verminderung des variablen Kapitals. Eigentlich nichts anderes als Ausdruck der wachsenden organischen Zusammensetzung des Kapitals bei Marx. Das heißt, überbordender Anteil des toten Sachkapitals durch die Produktivkraftentwicklung. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für das, was Marx die Verwaltung der Sachen genannt hat, statt Verwaltung der Arbeitskraft und ihrer abstrakten Verausgabung. Und gleichzeitig ist es ja der Grund der kapitalistischen Weltkrise, da das Kapital eben allein auf der abstrakten Arbeit beruht. Das ist ja seine Substanz. Und heute an den toten Vorauskosten des Sachkapitals zu ersticken beginnt, das ist ja der eigentliche Grund der globalen Verschuldungs- und Finanzblasenökonomie. Das heißt, es wäre nötig, ein neuer Begriff sozialistischer gesamtgesellschaftlicher Planung jenseits der abstrakten Arbeit und deshalb jenseits von Markt und Staat. Und das, denke ich, wird letztlich durch die kapitalistischen Krisenverhältnisse und ihre Entwicklung selber nahegelegt. Vielen Dank, Robert Kurz. Es ist natürlich immer problematisch, in einer sehr knappen Zeit Grundgedanken darzulegen. Du hast in einem umfassenden Buch, Schwarzbuch des Kapitalismus, das zusammenhängt und sehr konkret auch mit Analysen untersetzt. Ich habe jetzt was ausgelassen, das kann ich ja dann vielleicht in der Diskussion noch sagen, das wäre, wie sich heute dieser Links-Keynesianismus einerseits um diese sogenannte solidarische Ökonomie andererseits als Sozialismusersatz darstellen. Und das wäre sozusagen, da wäre noch ein bisschen sozusagen mit der Nadel reinzustechen. Aber das habe ich mir jetzt eben verkneifen müssen. Gut, werden wir dann sehen. Jetzt ist Hagenick dran. Ja, da du das Buch hier, Schwarzbuch des Kapitalismus, genannt hast, ich habe es gelesen, es sind 800 Seiten, also ich habe es wirklich bis zu Ende gelesen. Ich habe darüber auch eine ausführliche Rezension geschrieben in der Zeitschrift Utopie Kreativ seinerzeit, und ich, Ich kann das, was ich dort gesagt habe, was ich heute eigentlich sagen müsste, natürlich nicht hier vortragen, dann würde ich die Zeit vor noch mehr überschreiten als Kollege Kurz. Ja, ich bin nun wieder in dieser misslichen Situation, in der ich eigentlich fast immer gewesen bin, wenn ich von meinen Arbeitsthesen her, von meinem Forschungsgegenstand her in eine wichtige Diskussion verwickelt wurde. Nämlich ich als bekennender Marxist habe in meinen Widersachern Marx verteidiger, die mir den Marx um die Ohren haben. Und das ist heute genau der Fall, wieder der Fall. Auf der einen Seite Kurz und Marx und auf der anderen Seite dieser, ich. Das heißt, Robert Kurz hat zu Recht darauf verwiesen, dass nicht wenigen Marxisten eigentlich nicht bewusst ist oder die das nicht so richtig aufgenommen haben, dass nach den Vorstellungen von Karl Marx die ganze wahre Geldwirtschaft im Sozialismus zu verschwinden hat. Nicht erst im Kommunismus. Das heißt, er meinte, dass im Sozialismus zwar das Leistungsprinzip gelten muss, aber das ging auch ohne Geld. Meiner Meinung nach ist das ein Irrtum. Das Leistungsprinzip ist ohne Geldwirtschaft nicht zu machen. Wobei es nicht, wie Marx meinte, oder wovon er eigentlich immer nur sprach, um Verteilung der Ergebnisse nach der individuellen Leistung geht, sondern es geht auch um die Leistungsbewertung produzierender Einheiten, also der Betriebe vor allem. Das ist ohne Warenproduktion nicht zu machen. In dem Streit unter den Politökonomen der DDR, was die wichtigste Ursache der Warenproduktion im Sozialismus ist, habe ich ganz klipp und klar gesagt. Es gibt da ein ziemlich dickes Buch von mir über Gesellschaft und Betrieb im Sozialismus. Und nicht ganz 800 Seiten. Ich glaube nicht mal die Hälfte. Dafür ist es ein wunderschönes Buch gemacht. Es ist dafür kann ich wirklich nicht. Auf Hochglanzpapier und zweifarbig, ja. Erschien im Verlag Die Wirtschaft im Jahr 1970. Nicht nur dort habe ich klipp und klar gesagt, es gibt für mich nur eine Ursache der Warenproduktion. Das sind die Notwendigkeit relativ eigenständiger ökonomischer Interessen der produzierenden Einheiten, der Betriebe. Das ist die Ursache der Warenproduktion für mich im Sozialismus. Ja, zu denen, die mich da dauernd oder öfter mal der Versündigung Marx bezichtigt haben, gehörte ein sehr ehrenwerter Marian Kühl aus Freiberg und vor allem ja auch Fritz Behrens. Und der, das muss ich allerdings sagen, auf unfaire Art und Weise. Immer wieder. Es hat auch in der DDR eine Diskussion gegeben über Wertrechnung oder Zeitrechnung. Es tut mir leid, wenn ich hier öfter mich erwähnen muss, aber das hängt vielleicht gar nicht mit meiner Rolle und Bedeutung so sehr zusammen, als mit meiner Erinnerung. Ich erinnere mich an mich selber eben noch am ausführlichsten. Jedenfalls habe ich mal einen Artikel geschrieben, das lag mir wirklich auf der Seele, unter der Überschrift Wert- oder Zeitrechnung. Erschienen im Heft 7 der Einheit 7 1965. Und der löste eine Diskussion aus, also meines Wissens die einzige Diskussion, die es in dieser Zeit überhaupt gegeben hat. Und zwar eine lebhafte, das war nicht zu übersehen, dass sich hier um sehr kontroverse Debatte handelt. Ein Dutzend Artikel ist da erschienen und genau nach einem Jahr, also Heft 7, dann 1966, wurde anschließend der Beitrag, der sowohl der Redaktion wie und gewissen Werner Kalreiter veröffentlicht. Und in dieser Debatte habe ich die herbste Kritik eingefangen, die mir je angetan worden ist. Das war von Fritz Behrens. Er schrieb, also der Genosse Nick gehört zu den Leuten mit so tauben Ohren, die selbst den Donner nicht vermissen. Das hat mir schriftlich nie wieder in ähnlicher Weise jemand gesagt, aber er kriegte eindeutig, hat auch einfach Unrecht und er wurde auch für die unfaire Art seines Debattierens zu Recht, finde ich, kritisiert. Ja, es geht die Debatte in der DDR die Rolle der Warenproduktion ging zunächst einmal darum, ist das ein systemimmanentes Phänomen, Warenproduktion, Geldwirtschaft, oder ein systemfremdes? Und da werde ich Ihnen, erliege ich dieser Versuchung nicht allzu sehr. Ich habe mir nämlich eine Menge hier Sachen rausgeschrieben aus verschiedenen, hoffentlich greife ich nicht allzu oft dazu, aber das möchte ich doch mal vorlesen. Also, in einem Lehrbuch Politische Ökonomie des Sozialismus 1970 erschienen, von sowjetischen Ökonomen verfasst, ein Riesenwerk, eine Kollektivarbeit, ist zu lesen. Die sozialistischen Produktionsverhältnisse haben ihrem Wesen nach keinen Warencharakter. Wie die kapitalistischen. Die sind zunächst frei von der Warenform. Die wahre Geldbeziehungen sind hinsichtlich ihrer Genesis nicht sozialistisch. Sozialismus und Warenproduktion sind Gegensätze. Das heißt, die ganze Geschichte Warenwirtschaft, Geld, auch materielle Interessiertheit wurden mit negativen Vorzeichen versehen. Mit der unterlegten Absicht oder Vorstellung, man müsse sie einschränken, zurückdrängen und schließlich abschaffen, überwinden. Jetzt lese ich euch mal was anderes vor. Es kommt nicht darauf an, die wahre Geldbeziehung zurückzudrängen, mit der Absicht, sie in absehbarer Zeit überhaupt zu überwinden. Sie dürfen nicht als Fremdkörper im Sozialismus angesehen und gewissermaßen mit negativen Vorzeichen versehen werden. Im Gegenteil, es kommt darauf an, sie für die Entfaltung der Vorzüge des Sozialismus besser zu nutzen. Bitte? Von wem ist das? Bitte? Ja, es ist von mir. Ja. War die Frage von Ulrich oder von mir? Ich gebe dir mal genau die Quelle an. Ja. Das ist in der Schrift. Es ist eine halboffizielle Sache. Aber ich bin da. Und dann haben wir auch erschienen. Ich hatte auch den Auftrag, das zu verfassen. Ohne inhaltliche Vorgaben. Also natürlich Karl Marx und die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaften der DDR Berlin 1983, Seite 18. Das ist eine Broschüre, die das Zentralkomitee der SED verteilt hat an alle Delegationen, die damals zu diesem Karl-Marx-Jubiläum hier nach Berlin angereist waren. Ist in, weiß ich, in 7 oder 10 Sprachen erschienen. Und um das mal hier gleich zu sagen, es handelt sich hier nicht um unterschiedliche Positionen einiger sowjetischer Ökonomen und eines DDR-Ökonomen, sondern hier widerspiegeln sich unterschiedliche Gesellschaftskonzepte der KPDSU auf der einen Seite und der SED, der DDR auf der anderen Seite. Das Konzept der KPDSU war, mit dem Abschluss der Übergangsperiode beginnt der Aufbau des Kommunismus und damit eben die Überwindung, Zurückdrängen und so weiter von materieller Interessiertheit auch und Wahre Geldwirtschaft. Und wir waren der Auffassung, Sozialismus ist eine lange Entwicklungsperiode, Vervollkommnung auf eigenen Grundlagen und die die schrillste Formulierung dieses Konzepts war, die Sache mit dem Sozialismus als relativ selbstständiger Gesellschaftsformation, wofür wir von der KPdSU ordentlich Prügel gezogen hatten, auch in der Pravda nachzulesen. Meines Erachtens litten wir nicht unter der Warenproduktion, sondern darunter, dass wir sie nicht genügend nutzen. Bei Robert Kurz ist nachzulesen, doch darin hat er recht, dass Geld ja Verkleidung ist. Geld ist Verkleidung von Arbeit, von Material und Maschinerie und so weiter. Alles wird in Geldform ausgedrückt und damit dann eben hantiert. Bei uns war es so, dass die Geldkategorien selber nochmal verkleidet wurden. Auch darüber habe ich in der Einheit mal als einer meiner kühnsten Artikel, oder sowas wurde ja auch nicht immer veröffentlicht, gesagt, wir müssen aufhören mit diesem ganzen Getöse und Gerede von den sogenannten ökonomischen Hebeln. Das sind Surrogate. Das sind subjektive Konstrukte. Und die führen insgesamt dazu, dass man Gewinne dann in den Betrieben nicht mehr erwirtschaften muss, sondern man kann sie erdiskutieren. Es kommt darauf an, die Originale, als da sind Preis, Kosten, Gewinn, Kredit, Zins, die Originale zur Wirkung zu bringen. Soll ich das vorlesen? Das ist ziemlich lang. Aber wer es die beiden Frau haben noch die Einheit. Ja. Da, einer 1273 habe ich das geschrieben. Gegen diese Surrogate, gegen diese Ersatzdinge. Eine der wichtigsten Fragen war und ist, ich erinnere an das interessante Buch von Heinz Dietrich, Sozialismus im 21. Jahrhundert, kann Zeitrechnung wenigstens zur Objektivierung von Wertrechnung führen? Die Frage ist, kann man auf diese Weise den Wert direkt greifen, direkt bestimmen? Und das ist einfach ein Missverständnis, von dem man sich befreien könnte, wenn man wirklich mal in dieser Sache bei Marx nachlese. Dann finde ich das immer in meinen vielen Papieren. Also jedenfalls, Marx sagt, dass das nicht geht. Aber weil er den Wert abschaffen will. Und ihn nicht direkt messen. Also der Wert ist nach Marx er bringt den schönen Vergleich hier. Wer auf diese Weise den Wert sucht, begibt sich auf die Suche nach der Vittiporti, die immer zwar dort gewesen ist, wo man sie aber nicht mehr da ist, an dem Ort, wo man sie vermutet. Der Wert ist nach Marx ein gesellschaftliches Verhältnis, eine direkte Wertbestimmung durch Ermittlung, Quantifizierung der Wertgröße, der Wertsubstanz, der Arbeitsmengen ist unmöglich. Solche Versuche widersprechen dem Wesen des Wertes. Also er sagt das hier ganz eindeutig. Die Wertgegenstand der Waren unterscheidet sich dadurch von der Vittiporti, dass man nicht weiß, wo sie zu haben ist. Im geraden Gegenteil zur sinnlich gegebenen Gegenständlichkeit der Warenkörper gibt es kein Atom Naturstoff in der Wertgegenständlichkeit. Man mag daher eine einzelne Ware drehen und wenden, wie man will, sie bleibt unfassbar als Wertding, weil ihre Wertgegenständlichkeit rein gesellschaftlich ist. Das heißt, alle diese Versuche, gerade auch hier von Heinz Dietrich, durch Zeitmessung, das kann nicht von Erfolg sein. Es gibt drei Probleme, die hier gemeistert werden müssten. Drei Arten von Reduktionen. Man müsste also tote Arbeit in lebendige umrechnen. Erstens, man müsste komplizierte Arbeit in Einheiten einfache Arbeit umrechnen. Zweitens, und man müsste den individuellen Aufwand auf die gesellschaftlich akzeptierte Substanz reduzieren. Das Erste ist, weil immer wieder ja Rechentechnik eingeführt wird, der Sozialismus ist nach Dietrich untergegangen, weil er nicht über die Rechentechnik verfügte für seine Planung und so weiter. Das ist als alles. Naja, also das kann man einfach vergessen. Was nicht zu machen, vielleicht kann man auch, also Tod auf lebendige Arbeit umzurechnen, wäre möglich. Aber das zweite Problem, komplizierte, einfache Arbeit, Einheiten einfacher Arbeit zurückzuführen, zu reduzieren, umzurechnen, ist nicht möglich. Das hat mir Ottmar Lendle versucht, das war DDR-Ökonom, der für direkte Zeitrechnung war. Für die Ersetzung der Wertrechnung durch Zeitrechnung und dann meint er, wenn das schon nicht gewollt ist, dann wenigstens Vervollkommnung der Wertrechnung durch Zeitrechnung. Und der hat versucht, Beispiele sich ausgedacht, wie man solche Umrechnung von komplizierter und einfacher Arbeit vornehmen kann. Und das ist dann also wirklich so lächerlich gewesen, dass er selber davon dann gelassen hat. Also eine Sekunde den Hammer heben ist ein Punkt und eine Sekunde Aufmerksamkeit ist noch ein Punkt und eine gewonnene Qualifikation. Wer soll denn das läuft in einen solchen dummen, üblen Subjektivismus hinaus, das ist nicht zu machen. Wir brauchen die Warenproduktion im Sozialismus. Und dann bin ich auch schon am Ende, ja? Ja, also ein paar Minuten hast du noch Zeit. Ja, ich habe noch sehr vieles zu sagen, aber ich möchte mich, weil ich bei meinem letzten Vortrag hierfür kritisiert wurde, du redest hier theoretisches Zeug und über den Streit, den ihr hattet, sag doch mal, wie eine sozialistische Gesellschaft, was die Hauptpunkte wären nach deiner Vorstellung, über eine sozialistische Gesellschaft, wie sie realistisch sein könnte, wie sie wirklich praktisch politisch auch angestrebt werden könnte, so weit entfernt das heute natürlich zu sein scheint und ist. Also ich will hier nur einige Punkte nennen. Also eine sozialistische Gesellschaft mit Geldwirtschaft. Ohne dem wird es nicht gehen. Erstens, für die Bürger nicht, was habe ich denn hier geschrieben? Also ein Sozialsystem, das nicht für die Bürger nicht monetarisiert ist, das heißt kostenlos. Bildung, Gesundheitsvorsorge und so weiter und so fort. Ob es da noch Krankenkassen gibt, darüber kann man dann später mal reden, aber es müsste auch nicht sein. Also ein nicht monetarisiertes Sicherung aller wichtigen elementaren Lebensbedürfnisse der Menschen. Zweitens, garantiertes Recht auf Arbeit. Die Gesellschaft muss jedem Einzelnen das Recht auf Arbeit wirklich garantieren, bei weitestgehender Wahlfreiheit des Büros. Das ist, kann ja ein Problem sein. Aber soweit es möglich ist, soll das gewährleistet werden. 20 Stunden reicht. Naja, gut, das ist der Schwiegersohn von Karl Marx, meine 3 Stunden die Woche würden reichen. In seinem herrlichen Büchlein Recht auf Faulheit. Hat er auch direkt gegen diese Forderung Recht auf Arbeit. Das Büchlein ist erschienen im Todesjahr von Marx. Also man weiß nicht, was der Schwiegervater dazu gesagt hätte. Und es muss eine Wirtschaft sein, in der Gesamtnachfrage nach Gütern und Leistungen und Gesamtangebot annähernd in Übereinstimmung sind. Eine solche Wirtschaft hat die Welt bisher nicht kennengelernt. Im Sozialismus hinkte das Angebot heftig, kräftig hinter der Nachfrage hinterher, und im Kapitalismus ist es umgekehrt. Also da kann man, in dem Falle kann man wirklich sagen, im Kapitalismus ist das so, und im Sozialismus ist es so, und im Kapitalismus ist es umgekehrt. Und umgekehrt. Ne? Erst auf dieser Grundlage wäre das Recht auf Arbeit wirklich auch praktisch realisierbar. Ohne Gleichgewicht zwischen Gesamtnachfrage und Gesamtangebot ist das nicht möglich. Wir brauchen, Robert Kurz hat darauf viel Wert gelegt, zu Recht, eine gesamtwirtschaftliche Steuerung. Das heißt, es muss so etwas geben wie eine gesamtwirtschaftliche Vernunft, allgemeinen Verstand. Um mit Marx zu sagen, dazu gehörte vieles und manches, was man aus der DDR dann nachdenken hätte und mal also überlegen könnte, was man da gebrauchen kann, zum Beispiel die Bilanz. Das System der Bilanzen war in der DDR, noch die Bilanzen niemals stimmten, ja. Aber die Bilanzierungsmethoden waren an sich sehr weit gediehen, zum Schluss doch auch auf der Grundlage relativ moderner Rechentechnik. Die Gewinnabführungsnormative der Betriebe sollten staatlich vorgegeben werden. Und sie können differenziert werden. Es gibt bestimmte Dinge, die nicht differenziert, zum Beispiel dieser sogenannte Satz der Produktionsvermachtdauer, hatten wir uns damals geeinigt, nicht differenziert, für alle gleich. Aber man kann Strukturpolitik machen, nur muss das vorher bekannt sein. Das heißt, wir haben ja in der Plankommission hier, Rolf, wo ist er denn, Rolf? Der Plankommission an diesen langfristigen, ich habe ihn heute Abend gesehen. Goldschmidt. aber es hat nicht funktioniert. Die haben nicht gehalten, die mussten dann doch korrigiert werden. Immer wieder. Und im Grunde genommen sind wir von den Jahresscheiben der Planung dann nicht. Bitte? Könnte man das etwas lauter machen? Ja, das lohnt sich mehr. Es muss eine Rückkopplung der betrieblichen Effektivität auf die betrieblichen Fonds geben. Hier kann eingegriffen werden auf verschiedene Weise, aber es muss sie geben, muss spürbar sein bis hin zu individuellen Einkommen. Wobei ich vor dem jugoslawischen Modell, das öfter mal so sehr gepriesen wird, nur warnen kann, also die Betriebe völlig in die Hand der Belegschaften zu geben, sodass deren Einkommen, die Einkommen des Einzelnen, abhängig ist vom Einkommen und von der Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Das führt zu Massenarbeitslosigkeit und Inflation. Das hat uns Jugoslawien vorgemacht, daran denken diejenigen meistens nicht, die das vorschlagen. Öffentliches Eigentum ist nötig an den Banken, mindestens an den Banken, an der Energieerzeugung und an allen wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das muss ein öffentliches Eigentum. Christa Lind plädiert immer sehr überzeugend dafür. Das muss dieser Vorstellung eines funktionierenden Sozialismus auf Grundlage der Warenwirtschaft gibt. Und das alles ist, hier ist ja nur über die Wirtschaft die Rede. Das alles ist, muss natürlich eingeordnet sein in ein demografisches Konzept. Heinz Dietrich legt zu Recht sehr großen Wert darauf und in die Veränderung der Vorstellung der Masse der Menschen darüber, was ein gutes Leben ist. Mit der Vorstellung, besser leben heißt mehr haben, ist ein Sozialismus nicht zu machen. Niemals. Und es geht also um Veränderungen sowohl der ökonomischen Verhältnisse auf der Grundlage hohen und steigenden Niveaus von Produktivkräften. Es geht aber eben auch um revolutionäre Veränderungen auf geistig, kulturellem und moralischem Gebiet. Und alles zusammen bietet die Chance, dass ein sozialistisches Projekt gelingen könnte. Ich habe sehr viel weggelassen.